Jes heutzutage mit den Medien, die Situation wird verbessert, weil wir konnten sehen, was von Schwierigkeiten, von Problemen andere Frauen in unserem Land haben. Und natürlich, wir geben Mühe, diese Leute zu helfen. Wir werden nicht sofort so sagen, na ja, das ist das Problem von indigener Kultur. Nein, wir versuchen zu helfen. Wir machen viel Streiten, wir gehen auf die Straße und ja, fragen die Regierung, was machst du mit unserer Steuer, mit unserem Geld? Wovon sprichst du jetzt? Bist du in Mexiko mitgegangen auf Demonstrationen? Ja, natürlich viele Demonstrationen. Bei uns leider war eine Zeit in Mexiko, wo viele Entführung waren. Viele gute Leute wurden entführt vom kriminellen Bänden. Um Geld zu fragen und leider, obwohl die Familie hat vielmal oder oft das Geld wechseln auf den Kriminellen haben oder die Leute kommen nicht zurück. Leider heutzutage existiert immer noch. Bei mir in meiner Familie es konnte auch passieren. Mhm. Mein Papa wurde entführt einmal und das war wow. Okay. Das ist. Ich war klein. Ich war 8 Jahre alt ungefähr. 8 Jahre alt und aber trotzdem, Situationen wie diese kannst du nicht vergessen. Du guckst, wie deine Mutter war, wie das Onkel, Tante waren auch da. Mhm. Manchmal ist schon zu sagen, eine große Familie zu haben, weil ja, alles helfen, no? Alles kommen und helfen. Aber ja, leider bei uns ist immer noch diese Kriminalität sehr schwer. Mhm. Und zum Beispiel, wir haben schon jeden Tag in Nachrichten gesehen, es gibt 100 Entführungen in einem Tag oder 50 oder so. Ja, natürlich, die Leute kommen raus und protestieren mit diesen Schmerzen im Herz, mit dieser Selbsterfahrung. Stoppen bitte das, nicht mehr. Die Situation ist, oder die Lage ist ein bisschen besser geworden, aber nein, nicht. Es ist immer noch ein sehr trauriges Thema. Gewalt in Mexiko. Gehen wir mal zurück zu deiner Geschichte. Erzähl mal ein bisschen mehr, wie du dann aufgewachsen bist. Du hast ja dann ein Jurastudium gemacht, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich für eine Frau. Wie bist du darauf gekommen, das auszuwählen? Was wolltest du damit machen? Ich war in der Grundschule, kann man sagen, im Gymnasium hier, das diese, um die Leute mich zu verstehen, in Deutschland Gymnasium. Und dann habe ich viel gelesen über Jura-Studium. Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich kann gute Menschen helfen oder vielleicht kann ich ein bisschen diese Politik in mein Land wechseln. Ich war so schlecht in Mathematik und alle diese andere Fach, Mathematik, Chemie oder so. Das habe ich einfach so entschieden und eine Sozialkarriere studieren. Und Jura hat für mich auch gepasst. Habe ich verschiedene Universitäten besucht und zu gucken, welche Programme anbieten, was machst du in dieser Karriere, was. Ja, was bekommst du von verschiedenen Fach, verschiedenen Erfahrungen? Und dann wollte ich Jura studieren, um ja, natürlich einen guten Beruf zu haben, danach eine gute Arbeit zu bekommen. Und ja, Menschen mit kann man sagen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen zu helfen. Weil danach habe ich mich spezialisiert in kann man sagen, Kriminalität. Jura-Kriminalität und dann habe ich viele schlechte Sachen gesehen, traurig auch, aber auch viele gute Sachen, wie die Leute ist dankbar, wenn bekommen diese Gerechtigkeit. Mein Land, Mexiko, ist ein sehr ungerechtes Land, sehr, sehr korrupt, kann man sagen auch. Die Justiz, oder die Justiz kommt nur manchmal auch von Geld, wenn du hast genug Geld, um Korruption zu wechseln. Und Jura wechseln oder Minister, das sollen von deinen verschiedenen Kasus entschieden, okay, du bist schuldig, du bist unschuldig. Und manchmal, wo sie Leute oder Leute, das ehrlich schuldig sein, sie werden frei auf der Straße, weil sie haben Geld. Aber die armen Leute bleiben immer noch da. Und ja, deswegen habe ich wollte Jura sein. Mhm. Und habe ich geschafft. Okay, schön. Du wolltest für mehr Gerechtigkeit kämpfen, ja. Sozusagen. Ja. Mhm. Das war mein Traum. Aber ehrlich zu sein, Claudia, ist es so schwer, wenn du in die Realität wohnst. Du wolltest viel Rechtigkeit, aber Rechtigkeit in dieser Welt, Tatsache, ich denke, in alle Länder, in der ganzen Welt ist das gleiche Situation. Auch und hier. Hast du dann schon gearbeitet? Habe ich 5 Jahre gearbeitet in einem Ministerio Público, das wäre hier wie Kriminalpolizei, ein Fiskal, so, Kriminalpolizei 5 Jahre. Ja, und ich habe, wie gesagt, habe viel Unrechtigkeit gesehen. Mehr Ungerechtigkeit als ja. Gerechtigkeit. Als es, gracias. Ja, es ist ein sehr traurige, kann man sagen, traurig Erfahrung mit meiner Karriere. Ja, mein Uhr. Das ist Opas Uhr, die uns wieder zurückbringt nach Bockumhöfen. Das ist nicht der mexikanische Opa. No. Das ist der andere. Opa de Alemania. Ja, große Opa von Deutschland. Ja, ich liebe meinen Schwiegervater, viele Grüße. Ja, er heißt Heinz Willen und ja, er ist wie ein zweiter Vater hier. Ja, ich habe Glück immer. Kann man sagen, ich bin mit Glück geboren, weil ich bin nach Deutschland gekommen und meine Schwiegereltern waren toll, sehr toll. Meine Schwiegermutter ist schon gestorben, aber sie bleibt immer in meinem Herz. Immer. Okay, ja. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, wie du hergekommen bist nach Hamm, nun ausgerechnet.